Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Förderung für Breitbandausbau, Janssen kandidiert in Magloe und Liebenau gewinnt gegen Ruhmetal. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Der Landkreis Nienburg erhält 50.000 Euro aus dem Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau. Mit der Förderung, die seitens des Landkreises nicht gegenfinanziert werden muss, sollen Ausbauprojekte für ein schnelles Internet im Kreisgebiet geplant und Antragsunterlagen für eine Bundesförderung erstellt werden. Die verbesserte Breitbanderschließung soll eine Versorgung von mindestens 50 Megabyte pro Sekunde sicherstellen. Am kommenden Sonntag wählt die Samtgemeinde Magloe einen neuen Bürgermeister. Einer der zwei Kandidaten ist Fritz Janssen. Seit der Abwahl von Volker Friemeld ist Janssen alleiniger Verwaltungschef in Magloe. Für die Zeit als Samtgemeindebürgermeister hat der gebürtige Magloer bereits zahlreiche konkrete Pläne. Einige davon erläutert Janssen im Interview. Naja, es sind eine ganze Reihe Dinge, die gemacht werden sollten. Angefangen von einer Verbesserung der Breitbandversorgung. Dann möchte ich natürlich unsere Sportanlagen in Magloe zusammenlegen, Magloe-Lemke. Dann möchte ich gerne die Arbeit im Zweckverband Linkes Weserufer verbessern und Aufgaben zusammenlegen, um dort Effektivität zu erzeugen. Das große Thema Flüchtlinge, auch da möchte ich natürlich die Integration der Flüchtlinge vorantreiben. Netzwerk geschaffen in Magloe und Wietzen mit Ehrenamtlichen und die Familienfreundlichkeit der Samtgemeinde möchte ich natürlich steigern. Zu einer Fahrerflucht kam es am vergangenen Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L349 kurz vor Deblinghausen. Ein Steierberger war mit seinem blauen Audi A4 unterwegs, als ein entgegenkommender weißer LKW im Vorbeifahren diesen touchierte. Der linke Außenspiegel des Audis wurde komplett zerstört. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Halt fort. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga schlägt der SV Aue Liebenau am Samstagabend den Tabellendritten HSG Ruhmetal mit 34:29. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gelang den Liebenauern die Rückkehr in die Partie. Am Ende war die Freude über den unerwarteten Sieg groß. In der Tabelle rückt Liebenau vor auf Platz 5. Kommenden Samstag geht es dann zum Tabellenneunten aus Wietzendorf. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.